Bye.

ist die Club Night mit John Aquaviva heute mal wieder nach einem Jahr. Club Night mit John Aquaviva. Hallo John. Say hello. Hello. So, und John spielt heute Abend mit mir im U60. Wir haben 6 Jahre U60 House Anniversary, John und ich. Und wir laden euch natürlich gerne ein und es gibt mal wieder 10x2 Gästelistenplätze. Ihr könnt anrufen unter 069-155-6-3x9. 069-155-6-3x9 für John Aquaviva und Karotte im U60311. Heute Nacht ruft an, kommt vorbei und weiterhin viel Spaß mit John Aquaviva in der Club Night bei UFM. Thank you.

play, pause, move, dance, change, and repeat. Run, stay, choose, believe, see, pray, dream, repeat. Repeat. Ihr seid immer noch an der UFM Club Night mit John Aquaviva heute Nacht. Und die Club Night heute Nacht im Hessenfernsehen fängt um 1.17 Uhr an. Und denkt dran, am Montag ist das ganz normal. Montag auf Dienstag, also Montagnacht auf Dienstagmorgen kommt das nochmal beim HR im Hessenfernsehen. Nochmal die Club Night von heute Abend. Und wer noch mehr von Aquaviva will, kann jetzt hier noch eine Stunde zuhören. Und es gibt eine neue Mix-CD von Herrn John Aquaviva, die der Wahnsinn ist. Back to Basics nennt sich das Ganze. Jetzt im Handel kaufen, super CD. Und bei denen viel Spaß mit John Aquaviva und kommt heute Abend ins U60 zu 6 Jahre House Anniversary mit John Aquaviva und Karotte. Yeah. Bye.

I want your point. We'll be right back.